Die in Los Angeles der USA lebenden Koreaner hielten am 18. Februar eine Kundgebung ab und verlangten dabei den Rücktritt von Park Geun-hye und die Demokratisierung der südkoreanischen Gesellschaft. Auf der Kundgebung wurde eine Erklärung verlesen, in der man an die USA-Koreaner dazu appellierte, mit den südkoreanischen Landsleuten, die trotz der Bärenkälte den Kampf zum Rücktritt der Präsidentin Park Geun-hye fortsetzen, Schritt zu halten und so die Kerzen der Gerechtigkeit hochzuhalten.